Das rote Display. Der Morgen lässt sich für Wilson nicht gut an. Er schneidet sich beim Rasieren und wischt sich gerade mit einem Kleenex das Blut vom Kinn. Da streckt Sandy den Kopf herein und mosert, dass er mal wieder die Klobrille oben gelassen und die Zahnpastatube nicht zugeschraubt hat. Er kleckert sich Saft auf die Krawatte und muss sich eine neue umbinden. Bevor er sich zur Arbeit davonmachen kann, hagelt es weitere Vorwürfe. Bierflaschen im Müll anstatt im Recyclingbehälter, seine Eisschale vom Vorabend nicht ausgeschwenkt, bevor er sie in den Geschirrspüler gestellt hat. Sie hat noch was auf Lager, aber das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ziemlich nervig das alles. Ist er in letzter Zeit etwas vergesslicher oder nachlässiger, oder ist sie die letzten 6, 8 Monate nur kratzbürstiger geworden? Er hat keine Antwort darauf, außerdem ist es für solche Fragen noch viel zu früh am Tag. Im Auto dann, als er rückwärts aus der Einfahrt stößt, kommt ihm ein Gedanke, der seine Laune hebt. Wenn es so etwas wie schlechtes Karma gibt, dann hat er für den heutigen Tag seinen Anteil schon abbekommen. Und von jetzt an läuft alles wie geschmiert, ruft er und belohnt sich mit einer Zigarette aus der Packung im Handschuhfach. Sein Optimismus währt eine Viertelstunde, dann bekommt er einen Anruf, der ihn in die 34th Avenue in Queens schickt. Er soll sich dort im Polizeirevier einfinden, was nie ein gutes Omen ist. 5 Stunden später, als er eigentlich ans Mittagessen denken sollte, blickt er durch den Einwegspiegel in den kleinen Befragungsraum, darin ein Tisch und 2 Stühle. Auf einem der Stühle sitzt ein Mann namens Leonard Crocker. Er ist mit Handschellen gefesselt, die an einem Ringbolzen fixiert sind. Er trägt ein Unterhemd, dazu eine khakifarbene Arbeitshose. Sein Hemd befindet sich in einem beschrifteten Beweisbeutel und ist auf dem Weg zur Forensik. Wenn es an die Reihe kommt, es dauert immer eine Weile, ständig gibt es Rückstau, werden die Blutflecken darauf untersucht und deren DNA bestimmt. Reine Formsache. Crocker hat den Mord bereits gestanden. Bald wird er das Unterhemd und die Arbeitshose gegen orangefarbene Gefängniskleidung eintauschen. Wilson hängt sich seinen Ausweishalter um und knipst ein Lächeln an, bevor er den Raum betritt. »Hallo, Mr. Crocker. Sie erinnern sich an mich?« Leonard Crocker macht trotz Handschellen und allem anderen einen völlig gelassenen Eindruck. »Sie sind der Detective.« »Richtig.« Wilson setzt sich. »Wie werden Sie denn gewöhnlich genannt? Len, Lenny oder Leonard?« »Meistens Lenny. So nennen mich jedenfalls die Jungs in unserer Klempnerfirma.« »Gut, also Lenny. Was wir hier führen, wenn Sie nichts dagegen haben, ist eine Art vorläufige Befragung. Sie wurden über Ihre Rechte aufgeklärt, richtig?« Lenny lächelt wie jemand, der eine Fangfrage durchschaut. »Erst von den Polizisten am Tatort, dann von Ihnen. Ich habe Sie ja gerufen. Die Polizei, meine ich.« »Gut. Um es nochmal zusammenzufassen, alles, was Sie sagen, kann gegen mich verwendet werden.« Wilsons Lächeln wird noch breiter. »Bingo. Wie sieht's mit einem Rechtsbeistand aus? Was sagt Ihnen da Ihre Erinnerung? Alles hier wird nämlich aufgezeichnet.« »Ich kann jederzeit einen Anwalt haben, und wenn ich mir keinen leisten kann, besorgen Sie mir einen. So lautet das Gesetz.« »Correcta mundo. Also, wollen Sie einen? Sie müssen es nur sagen.« »Und ich könnte zum Mittagessen«, denkt sich Wilson. »Es reicht mir, wenn ich mit Ihnen reden kann, Detective. Aber ich werde einen Anwalt beim Prozess brauchen, richtig?« »Es sei denn, Sie wollen sich selbst verteidigen. Aber wer sich selbst verteidigt...« Lenny hebt einen Finger und neigt den Kopf, eine Geste, die man eher bei einem Gelehrten, nicht bei einem Klempner erwarten würde. »Hat einen Trottel zum Mandanten.« Wilson lacht und nickt. »Damit haben Sie sich ein Fleißkärtchen verdient.« Dann wird er ernster, faltet die Hände unter dem Kinn und sieht Lenny unumwunden an. »Kommen wir auf den Punkt. Sie haben heute Morgen Ihre Frau umgebracht, ja?« »Sie haben ihr 3-mal in den Bauch gestochen, woraufhin sie verblutet ist. Das haben Sie den Polizisten am Tatort erzählt, richtig? Und mir?«